Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My wonderful friends, Meine wunderbaren Freunde, who already have everything they need. die schon alles haben, was sie brauchen. My friends, I told you, and please always remember that. Mein Freund, ich habe dir gesagt und bitte erinnere dich immer daran. Never stop investing your time into getting to know God better. Hör nie auf, deine Zeit zu investieren, um Gott besser kennenzulernen. This is a key to experiencing what God already has given to you. Das ist der Schlüssel, um zu erleben, was Gott dir bereits geschenkt hat. So look, after Peter says that all was lavished upon us to the rich experience of knowing him, Nachdem Petrus gesagt hat, dass wir durch die reiche Erfahrung, ihn zu kennen, mit allem beschenkt wurden, look what he says. schau, was er dann sagt. Who has called us by his name? Der uns bei seinem Namen gerufen hat And invited us to come to him und uns eingeladen hat, zu ihm zu kommen, through a glorious manifestation of his goodness. durch eine herrliche Offenbarung seiner Güte. You have been called by his very own name. Du bist bei seinem eigenen Namen gerufen worden. You could say Man könnte sagen, that you've been given a new name. dass du einen neuen Namen bekommen hast. Actually, a new surname, a new family name. Eigentlich einen neuen Nachnamen, einen neuen Familiennamen. And your new name is Jesus. Dein neuer Nachname ist Jesus. If you would understand this truth in your heart, Wenn du doch diese Wahrheit in deinem Herzen verstehen würdest, that you've been put inside of him and therefore you've been given his name. dass du in ihn hineingelegt worden bist und du deshalb seinen Namen bekommen hast. Everything changed. Alles hat sich verändert. Clayton has become a wonderful young man with such an awareness what it means to carry our family name. Clayton ist ein wunderbarer junger Mann geworden, der sich dessen so bewusst ist, was es bedeutet, unseren Familiennamen zu tragen. Sometimes I catch him talk. Manchmal höre ich ihn reden. And he is with a kind of sense of pride, he says, well, I'm Reinhard's son. Und er sagt mit einem gewissen Stolz, ich bin Reinhards Sohn. I carry that name. Ich trage diesen Namen. You carry the name of Jesus Christ. Du trägst den Namen Jesu Christi. And through this you have been invited Und dadurch bist du eingeladen. that you are constantly experiencing a manifestation of his goodness. Ständig eine Offenbarung seiner Güte zu erleben. How much of God's goodness can you experience? Wie viel von Gottes Güte kannst du erleben? Maybe we should not say can experience, but will experience. Vielleicht sollte man nicht sagen, kannst du erleben, sondern wirst du erleben. You will experience as much of God's goodness as your heart believes. Du wirst so viel von Gottes Güte erleben, wie dein Herz glaubt. This is a sad and yet an exciting truth. Das ist eine traurige und zugleich begeisternde Wahrheit. That the experience of God that you have really doesn't have much to do with God. Die Erfahrung, die du mit Gott machst, hat nicht unbedingt viel mit Gott zu tun. It has much to do with what you believe about God. Sie hat viel damit zu tun, was du über Gott glaubst. This is why you have to constantly convince your heart Deshalb musst du dein Herz immer wieder davon überzeugen, that there's nothing inside of God that's not 100% good. dass es in Gott nichts gibt, was nicht hundertprozentig gut ist. Because how much of the manifestation of goodness you will every single day see in your life Denn wie viel von der Offenbarung seiner Güte du jeden einzelnen Tag in deinem Leben erlebst, is how much day by day you continually tell your heart how good he is. hängt davon ab, wie sehr du deinem Herzen Tag für Tag sagst, wie gut er ist. This is very difficult for me. Das war sehr schwierig für mich. Because I believe God is a mixture of good and not so good. Denn ich glaubte, dass Gott eine Mischung aus gut und nicht so gut sei. When something happened to me that was not very good, Wenn mir etwas passierte, das nicht so gut war, I was not really sure if God is so good. war ich mir nicht wirklich sicher, ob Gott wirklich so gut ist. And when something wonderful happened to me, Und wenn mir etwas Wunderbares passiert ist, I would tell people, oh, look what happened to me, God is so good. habe ich den Leuten erzählt, oh, schaut mal, was mir passiert ist, Gott ist so gut. Until one day I realized this is very perverted. Bis ich eines Tages erkannte, dass dies ziemlich verdreht war. God's goodness has absolutely nothing to do with what I experience. Gottes Güte hat absolut nichts mit meinen Erlebnissen zu tun. God's goodness is firmly established in the Bible. Gottes Güte ist in der Bibel fest verankert. It's written, it's shown, it's there. Es steht geschrieben, die Güte wird dargestellt, sie ist da. So I realized that how many times so erkannte ich, dass wir oft we connect what we experience in our daily life to the character of God. Das, was wir in unserem täglichen Leben erleben, mit dem Charakter Gottes in Verbindung bringen. But in reality, aber in Wirklichkeit ist es so. If the character of God is firmly established in our heart that he is nothing else but good, wenn der Charakter Gottes fest in unseren Herzen verwurzelt verankert ist, dass er nichts anderes als gut ist, that's when our experience will also change. Dann werden sich auch unsere Erfahrungen ändern. So I've made up my mind. Ich habe mich also entschieden. It doesn't matter what I will walk through, never will I allow doubt of God's goodness in my heart. Egal was ich durchmache, ich werde niemals Zweifel an Gottes Güte in meinem Herzen zulassen. I don't accept it. Das akzeptiere ich nicht. So this is why it's not really hard to say thank you Jesus in difficult times. Deshalb ist es gar nicht so schwer, danke Jesus in schwierigen Zeiten zu sagen. Do you know why it's not hard? Weißt du, warum das nicht schwer ist? Because he is good, whether things are wonderful, whether things are bad, whether things are confusing. Weil er gut ist, egal ob die Dinge wunderbar sind, egal ob die Dinge schlecht sind, egal ob die Dinge verwirrend sind. And I will keep my focus on his goodness and not on what I see around me. Ich konzentriere mich auf seine Güte und nicht auf das, was ich um mich herum sehe. Many people think viele Menschen denken that their circumstances that are not so good have something to do with God. Dass ihre Umstände, die nicht so gut sind, etwas mit Gott zu tun haben. And this is when in difficult times they can walk through victorious. Und das ist der Grund, warum sie durch schwierige Zeiten nicht siegreich hindurchgehen können. You first have to decide that God is good, nothing good but only good. Du musst zuerst die Entscheidung treffen, dass Gott gut ist, nichts als gut und nur gut. Then you will also experience that goodness. Dann wirst du diese Güte auch erfahren. First comes what your heart believes, then comes the experience. Zuerst kommt, was dein Herz glaubt, dann kommt die Erfahrung. Never establish a heart belief on your experience. Mache deinen Herzensglauben nie von deiner Erfahrung abhängig. Establish your heart belief according to what the Bible shows us. Richte deinen Herzensglauben danach aus, was die Bibel uns zeigt. And then experience will prove to you that this is the truth. Die Erfahrung wird dir dann beweisen, dass dies die Wahrheit ist. See you tomorrow. Bis morgen.